Die altindisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft veröffentlichte am 7. Juni eine Erklärung, in der sie die Entführung der DVRK-Bürgerinnen durch die südkoreanische Regierung scharf verurteilte. Diese Organisation verlangte vom UN-Hochkommissar für Menschenrechte und dem Vorsitzenden des UNO-Menschenrechtsrates, die südkoreanische Regierung dazu aufzufordern, die DVRK-Bürgerinnen, die die südkoreanische Geheimdienstler Anfang April in Ningbo in der chinesischen Provinz Zhejiang am Hellentag entführt und nach Südkorea geschleppt hatten, sofort zurückzuschicken.